Kapitel 5 – Geld und Zeitpräferenz. Der freie Markt entscheidet sich für ein solides Geld aufgrund seiner Verkäuflichkeit und dessen Eigenschaft, seinen Wert langfristig zu behalten, sowie seiner Übertragbarkeit und Teilbarkeit über Skalen hinweg. Dabei handelt es sich um eine Art von Geld, bei dem die Geldmenge nicht von einer autoritären Institution manipuliert und dessen Nutzung niemandem vorgeschrieben werden kann. Aus den vorangegangenen Erläuterungen und dem Verständnis der monetären Ökonomie, wie es uns die österreichischen Ökonomen lehren, lässt uns die Bedeutung von solidem Geld anhand von drei wesentlichen Faktoren definieren. Erstens hält es langfristig seinen Wert, was einen größeren Anreiz schafft, für die Zukunft zu planen und zugleich die Zeitpräferenz senkt. Die Senkung der Zeitpräferenz ist es, die den Prozess der menschlichen Zivilisation einleitet und es uns ermöglicht, zusammenzuarbeiten, zu gedeihen und in Frieden miteinander zu leben. Zweitens ermöglicht solides Geld, dass der Handel auf einer stabilen Maßeinheit basiert, wodurch immer größere Märkte möglich sind, die frei von staatlichen Kontrollen und Zwängen sind. Mit diesem freien Handel stellt sich Frieden und Wohlstand ein. Darüber hinaus ist eine Abrechnungseinheit für alle Formen der wirtschaftlichen Kalkulationen und Planungen unerlässlich, denn unsolides Geld führt dazu, dass wirtschaftliche Kalkulationen unzuverlässig werden, was die Hauptursache für wirtschaftliche Rezessionen und Krisen ist. Drittens ist solides Geld eine wesentliche Voraussetzung für den Schutz der individuellen Freiheit vor Despotie und Unterdrückung. Denn ein unterdrückender Staat hat die Möglichkeit, Geld zu drucken, was ihm eine unangemessene Macht über seine Bürger verleiht. Eine Macht, die von Natur aus nur verabscheuungswürdige und hochgradig unmoralische Subjekte anziehen wird. Solides Geld ist ein Hauptfaktor für die Festlegung der individuellen Zeitpräferenz, ein enorm wichtiger und weitgehend vernachlässigter Aspekt der individuellen Entscheidungsfindung. Die Zeitpräferenz beschreibt das Verhältnis, wie eine Einzelperson die Gegenwart im Vergleich zur Zukunft bewertet. Weil wir nicht ewig leben, könnte uns der Tod jederzeit heimsuchen, weshalb die Zukunft ungewiss ist. Und weil ein gewisser Konsum für das Überleben notwendig ist, legen wir stets größeren Wert auf den gegenwärtigen als auf den zukünftigen Konsum, da der Verzicht auf den aktuellen Konsum uns nicht davor schützen würde, dass wir die Zukunft vielleicht nie erleben. Anders ausgedrückt ist die Zeitpräferenz für alle Menschen positiv. Es gibt immer eine Abwertung der Zukunft im Vergleich zur Gegenwart. Darüber hinaus würden rational denkende Einzelpersonen es immer vorziehen, über eine bestimmte Menge an Ressourcen in der Gegenwart und nicht in der Zukunft zu verfügen, da man diese Ressourcen bereits heute dazu verwenden kann, um mehr zu produzieren. Damit jemand bereit ist, den Erhalt seiner Ware um ein Jahr zu verschieben, müsste ihm dafür eine größere Menge der Ware angeboten werden. Das Mehrangebot, das notwendig ist, um jemanden dazu zu verleiten, den Erhalt seines Gutes hinauszuzögern, bestimmt seine Zeitpräferenz. Alle rational denkenden Personen haben eine Zeitpräferenz ungleich Null, aber die Zeitpräferenz variiert von Person zu Person. Die Zeitpräferenz von Tieren ist weitaus höher als die der Menschen, da sie zur Befriedigung ihrer unmittelbaren instinktiven Impulse handeln und kaum eine Vorstellung von der Zukunft haben. Einige wenige Tiere sind in der Lage, Nester oder Häuser zu bauen, die für die Zukunft Bestand haben können. Somit haben diese Tiere eine niedrigere Zeitpräferenz als die Tiere, die zur Befriedigung ihrer unmittelbaren Bedürfnisse wie Hunger und Aggression handeln. Die niedrigere Zeitpräferenz der Menschen erlaubt es uns, unsere instinktiven und animalischen Impulse einzudämmen, an das zu denken, was für unsere Zukunft besser ist, und rational und nicht impulsiv zu handeln. Anstatt all unsere Zeit damit zu verbringen, Güter für den sofortigen Konsum zu produzieren, können wir uns stattdessen für die Produktion von Gütern entscheiden, deren Herstellung länger dauert, wenn es sich dafür um hochwertigere Güter handelt. Indem der Mensch seine Zeitpräferenz reduziert, entwickelt er den Freiraum für die Ausführung von Aufgaben über längere Zeiträume. Damit kann er immer entfernter in der Zukunft liegende Bedürfnisse befriedigen und entwickelt die geistigen Fähigkeiten, Güter nicht für den unmittelbaren Konsum, sondern für die Produktion zukünftiger Güter, das heißt Investitionsgüter, zu schaffen. Während Tiere und Menschen jeweils beide in der Lage sind zu jagen, hat sich der Mensch vom Tier durch seine Fähigkeit unterschieden, Zeit für die Herstellung von Jagdwerkzeugen aufzuwenden. Einige Tiere benutzen gelegentlich ein Werkzeug zur Jagd auf ein anderes Tier, aber sie haben keine Kapazität, diese Werkzeuge zu besitzen und sie langfristig in Gebrauch zu halten. Nur durch eine niedrigere Zeitpräferenz kann ein Mensch beschließen, sich weniger Zeit für die Jagd zu nehmen und diese Zeit dem Bau von Speeren oder Angelruten zu widmen, die nicht gegessen werden können, es ihm aber erlauben, besser zu jagen. Genau das ist die Essenz von Investitionen. Indem wir die sofortige Belohnung verzögern, investieren wir unsere Zeit und Ressourcen in die Produktion von Investitionsgütern, die die Produktion anspruchsvoller oder technologisch fortschrittlicher machen und über einen längeren Zeithorizont erstrecken. Der einzige Grund, warum ein Einzelner sich dafür entscheiden würde, seine Belohnung zu verzögern und eine riskante Produktion über einen längeren Zeitraum zu betreiben, ist, dass diese längeren Prozesse zu einer höheren Produktion und besseren Gütern führen werden. Anders ausgedrückt, erhöhen Investitionen die Produktivität des Produzenten. Wenn die Zeitpräferenz erst einmal so weit sinkt, dass überhaupt Ersparnisse und Kapital oder eine dauerhafte Konsumgüterbildung möglich sind, so der Ökonom Hans-Hermann Hoppe, dann besteht die Tendenz, dass die Zeitpräferenz noch weiter sinkt, sobald ein Zivilisationsprozess eingeleitet wird. Ein Fischer, der eine Angelrute baut, kann mehr Fische pro Stunde fangen als ein Fischer, der mit bloßen Händen jagt. Aber die einzige Möglichkeit, die Angelrute zu bauen, besteht darin, zunächst Zeit für eine Arbeit aufzubringen, die keinen essbaren Fisch produziert, sondern eine Angelrute. Dies ist ein ungewisser Prozess, denn die Angelrute könnte nicht funktionieren und der Fischer hätte in diesem Fall seine Zeit vergeblich vergeudet. Investitionen erfordern nicht nur eine Verzögerung der Belohnung, sie bergen auch immer das Risiko des Scheiterns, was bedeutet, dass eine Investition nur mit der Erwartung einer Belohnung getätigt wird. Je niedriger die Zeitpräferenz eines Einzelnen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er Investitionen tätigt, seine Belohnungen verzögert und Kapital anhäuft. Je mehr Kapital angesammelt wird, desto höher ist die Arbeitsproduktivität und desto länger ist der Zeithorizont der Produktion. Um sich den Unterschied besser zu verdeutlichen, braucht man sich nur zwei hypothetische Einzelpersonen vorzustellen, die mit nichts als ihren bloßen Händen und unterschiedlichen Zeitpräferenzen starten. Harry hat eine höhere Zeitpräferenz als Linda. Harry beschließt, seine Zeit nur damit zu verbringen, Fische mit den Händen zu fangen und braucht etwa 8 Stunden am Tag, um genügend Fische zu fangen, um sich für den Tag zu ernähren. Linda hingegen, die eine geringere Zeitpräferenz hat, verbringt nur 6 Stunden damit, Fische zu fangen, gibt sich jeden Tag mit einer kleineren Menge Fisch zufrieden und verbringt die anderen 2 Stunden damit, eine Angelrute zu bauen. Nach einer Woche ist es Linda gelungen, eine funktionierende Angelrute zu bauen. In der 2. Woche kann sie im Vergleich zu Harry in 8 Stunden die doppelte Menge an Fisch fangen. Lindas Investition in die Angelrute könnte es ihr ermöglichen, nur 4 Stunden am Tag zu arbeiten und die gleiche Menge Fisch zu essen, die Harry isst. Aber weil sie eine niedrigere Zeitpräferenz hat, wird sie sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Stattdessen wird sie 4 Stunden damit verbringen, so viele Fische zu fangen, wie Harry in 8 Stunden fängt, und dann noch einmal 4 Stunden damit verbringen, weiteres Kapital anzuhäufen, indem sie beispielsweise ein Fischerboot baut. Einen Monat später hat Linda eine Angelrute und ein Boot, die es ihr erlauben, weiter aufs Meer hinauszufahren und dort Fische zu fangen, die Harry noch nie gesehen hat. Lindas Produktivität ist nicht nur pro Stunde höher, ihre Fische sind anders und besser als die, die Harry fängt. Sie muss jetzt nur noch 1 Stunde fischen, um sich ihre Nahrung für einen Tag zu sichern, und so widmet sie den Rest ihrer Zeit weiterer Kapitalakkumulation, wie dem Bau besserer und größerer Angelrouten, Netze und Boote, was wiederum ihre Produktivität weiter steigert und ihre Lebensqualität verbessert. Sollten Harry und seine Nachkommen weiterhin mit der gleichen, hohen Zeitpräferenz arbeiten und konsumieren, werden sie weiterhin das gleiche Leben wie Harry führen, mit dem gleichen Grad an Konsum und Produktivität. Sollten Linda und ihre Nachkommen mit der gleichen, niedrigeren Zeitpräferenz fortfahren, werden sie ihre Lebensqualität im Laufe der Zeit kontinuierlich verbessern, ihren Kapitalbestand erhöhen und sich an Tätigkeiten und Prozessen mit immer höherer Produktivität beteiligen, deren Durchführung viel länger dauert. Die Nachkommen von Linda wären heute die Besitzer der Annelies Elena, dem größten Fischtrawler der Welt. Dieses gewaltige Schiff brauchte Jahrzehnte, um konzipiert, entworfen und gebaut zu werden, bevor es im Jahr 2000 fertiggestellt wurde. Es wird noch jahrzehntelang in Betrieb bleiben, um den Investoren mit niedriger Zeitpräferenz eine Rendite auf das Kapital zu bieten, das sie vor vielen Jahrzehnten für den Bauprozess bereitgestellt haben. Der Prozess der Fischproduktion ist für Lindas Nachkommen so langwierig und anspruchsvoll geworden, dass es Jahrzehnte dauert, bis er abgeschlossen ist, während Harrys Nachkommen ihren Prozess immer noch jeden Tag in wenigen Stunden abschließen. Der Unterschied besteht natürlich darin, dass Lindas Nachkommen eine wesentlich höhere Produktivität aufweisen als Harrys Nachkommen, was die Teilnahme an dem längeren Prozess lohnenswert macht. Eine sehr gute Veranschaulichung der Bedeutung der Zeitpräferenz ist das berühmte Stanford Marshmallow Experiment, das in den späten 1960er Jahren durchgeführt wurde. Der Psychologe Walter Mischel brachte Kinder in einen Raum mit einem Marshmallow oder einem Keks und sagte den Kindern, dass sie die Süßigkeiten haben können, wenn sie diese wollen und dass er in 15 Minuten wiederkommen würde. Wenn die Kinder die Süßigkeiten bis dahin nicht gegessen haben, dann würde er ihnen als Belohnung eine weitere Süßigkeit anbieten. Das heißt, die Kinder hatten die Wahl zwischen der sofortigen Belohnung durch eine Süßigkeit oder der verzögerten Belohnung bestehend aus zwei Süßigkeiten. Das Experiment ist eine einfache Möglichkeit, die Zeitpräferenz von Kindern zu testen. Die Schüler mit einer niedrigen Zeitpräferenz waren diejenigen, die auf die zweite Süßigkeit warten konnten, während die Schüler mit der höheren Zeitpräferenz es nicht konnten. Mischel führte Jahrzehnte später eine Nachuntersuchung der Kinder durch und fand eine signifikante Korrelation zwischen der mit dem Marshmallow-Test gemessenen niedrigen Zeitpräferenz und einer guten akademischen Leistung, einem hohen SAT-Ergebnis, standardisierter Leistungstest, einem niedrigen Body-Mass-Index und einer nicht vorhandenen Drogenabhängigkeit. Als Wirtschaftsprofessor ist es mir ein wichtiges Anliegen, in jedem Kurs, den ich unterrichte, das Marshmallow-Experiment zu lehren, da ich glaube, dass es die wichtigste Lektion ist, die die Ökonomie einem Studierenden beibringen kann. Dabei bin ich immer wieder erstaunt, dass die Lehrpläne der Universitäten für Wirtschaftswissenschaften diese Lektion fast vollständig ignorieren, sodass viele akademische Ökonomen mit dem Begriff Zeitpräferenz oder seiner Bedeutung überhaupt nicht vertraut sind. Während sich die Mikroökonomie auf Transaktionen zwischen Individuen und die Makroökonomie auf die Rolle des Staates in der Wirtschaft konzentriert, sind die wichtigsten wirtschaftlichen Entscheidungen für das Wohlergehen jedes Einzelnen diejenigen, die jeder selbst durch Abwägungen mit seinem zukünftigen Ich trifft. Jeden Tag führt jeder von uns ein paar wirtschaftliche Transaktionen mit anderen Personen durch, aber die weitaus größere Anzahl von Transaktionen führen wir mit unserem zukünftigen Ich durch. Beispiele für diese Abwägungen gibt es viele. Die Entscheidung, Geld zu sparen, anstatt es auszugeben. Die Entscheidung, in den Erwerb von Fähigkeiten für eine zukünftige Beschäftigung zu investieren, anstatt eine sofortige Beschäftigung mit niedrigerem Lohn zu suchen. Der Kauf eines funktionalen und erschwinglichen Autos, anstatt sich für ein teures Auto zu verschulden. Überstunden zu leisten, anstatt mit Freunden zu feiern oder, mein Lieblingsbeispiel, im Unterricht. Die Entscheidung, das Lehrmaterial jede Woche während des Semesters zu studieren, anstatt die Nacht vor der Abschlussprüfung zu pauken. In jedem dieser Beispiele gibt es niemanden, der dem Einzelnen die jeweilige Entscheidung aufzwingt. Der Hauptbegünstigte oder Verlierer aus diesen Entscheidungen und ihren Folgen ist immer der Einzelne selbst. Der wichtigste Einflussfaktor in Bezug auf die Entscheidungen im Leben eines Menschen ist seine Zeitpräferenz. Während die Zeitpräferenz und Selbstbeherrschung der Menschen von Situation zu Situation unterschiedlich sind, kann im Allgemeinen eine starke Korrelation über alle Aspekte der Entscheidungsfindung hinweg festgestellt werden. Was man jedoch stets im Hinterkopf behalten sollte, ist die ernüchternde Tatsache, dass das Lebensschicksal eines Menschen weitgehend durch diese Abwägungen zwischen ihm und seinem zukünftigen Ich bestimmt wird. So sehr der Einzelne auch andere für seine Misserfolge oder Erfolge verantwortlich machen möchte, die unendlich vielen Abwägungen, die der Einzelne mit sich selbst gemacht hat, sind wahrscheinlich wichtiger als alle äußeren Umstände oder Bedingungen. Egal, wie sich die Umstände gegen den Einzelnen mit einer niedrigen Zeitpräferenz verschwören, er wird wahrscheinlich einen Weg finden, sein zukünftiges Ich weiterhin so zu priorisieren, dass er letztlich seine Ziele erreicht. Und egal, wie viel Vermögen jemand mit einer hohen Zeitpräferenz ansammelt, er wird einen Weg finden, sein zukünftiges Ich weiter zu sabotieren und übers Ohr zu hauen. Die vielen Geschichten von Menschen, die sich gegen alle Widrigkeiten und ungünstigen Umstände durchgesetzt haben, stehen im krassen Gegensatz zu den Geschichten von Menschen, die mit Fähigkeiten und Talenten gesegnet sind und die dieses Talent dennoch verschwendet und kein dauerhaftes Wohlergehen für sich selbst erreicht haben. Viele Profisportler und Entertainer, die über ein großes Talent verfügen, das ihnen viel Geld einbringt, sterben dennoch mittellos, da sie ihre hohe Zeitpräferenz nicht im Griff haben. Auf der anderen Seite arbeiten viele gewöhnliche Menschen ohne besondere Talente fleißig und sparen und investieren ein Leben lang, um finanzielle Sicherheit zu erreichen und ihren Kindern ein besseres Leben zu hinterlassen als das, was sie selbst geerbt haben. Nur durch die Senkung der Zeitpräferenz können Einzelpersonen langfristige Investitionen wertschätzen und beginnen, zukünftige Ergebnisse zu priorisieren. Eine Gesellschaft, in der ein Einzelner seinen Kindern mehr hinterlässt als das, was er von seinen Eltern erhalten hat, ist eine zivilisierte Gesellschaft. Sie bietet den Menschen die Möglichkeit, ihr Leben mit dem Ziel zu verbessern, das Leben der nächsten Generation besser zu machen. Mit einem steigenden Kapitalniveau der Gesellschaft steigt die Produktivität und damit auch die Lebensqualität. Nach erfolgter Absicherung ihrer Grundbedürfnisse und Abwendung der Gefahren aus der Umwelt richten die Menschen ihre Aufmerksamkeit auf wichtigere Lebensbereiche als das rein materielle Wohlbefinden und die harte Arbeit. Sie pflegen Familien und soziale Bindungen, realisieren kulturelle, künstlerische und literarische Projekte und wollen einen nachhaltigen Beitrag für ihre Gemeinschaft und die Welt leisten. In einer Zivilisation geht es im Grunde nicht um noch mehr Kapitalakkumulation, sondern darum, was die Kapitalakkumulation den Menschen alles ermöglicht. Das Aufblühen und die Freiheit, einen tieferen Sinn im Leben zu entdecken, nachdem die Grundbedürfnisse gedeckt und die größten Gefahren abgewendet sind. Es gibt viele Faktoren, die bei der Bestimmung der Zeitpräferenz von Personen eine Rolle spielen. Die Sicherheit in Bezug auf die eigene Person und auf das Eigentum ist wohl einer der wichtigsten. Personen, die in Konflikt- und Kriminalitätsgebieten leben, können mit großer Wahrscheinlichkeit ihr Leben verlieren und werden daher der Zukunft weniger Bedeutung beimessen, was einer höheren Zeitpräferenz führt als bei denjenigen, die in friedlichen Gesellschaften leben. Die Absicherung des Eigentums ist ein weiterer wichtiger Faktor, der die Zeitpräferenz des Einzelnen beeinflusst. Gesellschaften, in denen Regierungen oder Diebe sehr wahrscheinlich das Eigentum des Einzelnen willkürlich enteignen bzw. stehlen können, haben eine höhere Zeitpräferenz, da solche Maßnahmen den Einzelnen dazu bringen, seine Ressourcen vorrangig für eine sofortige Belohnung auszugeben, anstatt sie in Eigentum zu investieren, das jederzeit enteignet werden könnte. Steuersätze wirken sich ebenfalls nachteilig auf die Zeitpräferenz aus. Je höher die Steuern, desto geringer ist das Einkommen, das der Einzelne behalten darf. Dies führt dazu, dass der Einzelne weniger für den Gewinn arbeitet und weniger für seine Zukunft spart, weil die Steuerlast eher dazu führt, dass die Ersparnisse sinken und nicht der Konsum, insbesondere für diejenigen mit einem niedrigen Einkommen, das größtenteils zur Deckung der Grundbedürfnisse benötigt wird. Der Faktor, der die Zeitpräferenz beeinflusst und für unsere Diskussion am relevantesten ist, ist jedoch der erwartete zukünftige Wert des Geldes. In einem freien Markt, in dem jeder sein Geld frei wählen kann, wird man die Geldform wählen, die im Laufe der Zeit am wahrscheinlichsten ihren Wert behält. Je besser das Geld seinen Wert behält, desto mehr motiviert es den Einzelnen, den Konsum zu verzögern und stattdessen zukünftig Ressourcen für die Produktion bereitzustellen, was zu einer Kapitalakkumulation und Verbesserung seines Lebensstandards führt. Gleichzeitig bringt es den Einzelnen dazu, eine niedrige Zeitpräferenz für andere, nicht wirtschaftliche Aspekte seines Lebens zu wählen. Wenn die wirtschaftliche Entscheidungsfindung zukunftsorientiert ist, ist es selbstverständlich, dass auch alle anderen Arten von Entscheidungen zukunftsorientiert sind. Die Menschen werden friedlicher und kooperativer, sobald sie verstehen, dass Zusammenarbeit eine viel lohnendere, langfristigere Strategie ist als kurzfristige Gewinne aus Konflikten. Sie entwickeln ein starkes Gespür für Moral und priorisieren jene moralischen Entscheidungen, die für sie und ihre Kinder die besten langfristigen Ergebnisse bringen. Eine Person, die langfristig denkt, wird mit geringerer Wahrscheinlichkeit betrügen, lügen oder stehlen, weil die Belohnung für solche Aktivitäten kurzfristig positiv, auf lange Sicht jedoch überaus negativ sein kann. Die Verringerung der Kaufkraft des Geldes ist vergleichbar mit einer Form der Besteuerung oder Enteignung, die den realen Wert des eigenen Geldes reduziert, auch wenn der Nominalwert konstant bleibt. In modernen Volkswirtschaften ist das staatlich emittierte Geld untrennbar mit künstlich niedrigen Zinssätzen verbunden, was aus Sicht der modernen Ökonomen ein wünschenswertes Ziel ist, da es die Kreditaufnahmen und Investitionen fördert. Die Wirkung dieser Kapitalpreismanipulation liegt jedoch darin, den Zinssatz, der den Sparern und Anlegern zufließt, sowie den Zinssatz, den die Kreditnehmer zahlen, künstlich zu senken. Die natürliche Folge dieses Prozesses ist die Reduzierung von Ersparnissen und die Erhöhung der Kreditaufnahme. Letztlich werden Einzelpersonen mehr von ihrem Einkommen konsumieren und sich mehr Kredite für die Zukunft nehmen. Dies wird nicht nur Auswirkungen auf ihre Zeitpräferenz bei finanziellen Entscheidungen haben, sondern wahrscheinlich auch auf alles andere in ihrem Leben. Der Übergang von Geld, das seinen Wert behält oder steigert, zu Geld, das seinen Wert verliert, ist auf lange Sicht von großer Bedeutung. Die Gesellschaft spart weniger, sammelt weniger Kapital und beginnt möglicherweise, ihr Kapital zu verbrauchen. Die Arbeitsproduktivität bleibt konstant oder sinkt, was zu einer Stagnation der Reallöhne führt. Auch wenn die Nominallöhne mithilfe der Magie des Druckens von immer mehr entwertetem Papiergeld scheinbar steigen. Wenn man anfängt, mehr auszugeben und weniger zu sparen, wird man sich bei all seinen Entscheidungen mehr am Jetzt orientieren, was zu moralischen Versäumnissen und höchstwahrscheinlich auch zu Konflikten und destruktiven und selbstzerstörerischem Verhalten führt. Auf diese Weise lässt sich erklären, warum Zivilisationen unter einem gesunden Währungssystem gedeihen, aber zerfallen, wenn ihre Währungssysteme entwertet werden, wie es bei den Römern, Byzantinern und bei den modernen europäischen Gesellschaften der Fall war und ist. Der eklatante Unterschied zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert lässt sich am besten im Zusammenhang mit der Abkehr von solidem Geld und den damit verbundenen Problemen verstehen.